Kapitel 6, Übung A23. Phonetik. Hören und wiederholen Sie. Lustig. Geduldig. Freundlich. Fleißig. Sportlich. Weiblich. Wichtig. Höflich. Langweilig. Ordentlich. Ich wünsche mir einen beruflich erfolgreichen Mann. Außerdem muss er sportlich, fleißig, ordentlich, höflich, geduldig und freundlich sein.